euer Tisch war stets gedeckt. Stadt Äthiopien sind übereingekommen. Besonderes. Ich vergifte nur ein paar Tauben. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Na, dann ist ja gut. Ich glaube, ich gehe mal in den Stadtpark. Ich gehe im Park und vergifte ein paar Tauben in den Stadtpark. Sie können mir zusehen, wenn sie mir's nicht glauben. Endloses Verlangen nach ein paar netten Worten. Biete ich denn zu wenig? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal in den Stadtpark. Ich gehe in den Park und füttere die Tauben in den Stadtpark. Sie können gern zusehen, wenn sie mir's nicht glauben. Das Taubenfutter. Ich mach jetzt endgültig Schluss. Ja, würde ich auch machen. Ist bestimmt nicht gut für die Verdauung, so und so. Ach nee, nee, doch lieber dunkelgrün. Thank you.

so schön, weil ich der Hund gleich für dich aus? Oder bist du nur enttäuscht der Einbildung? Ein Licht glänzt mir, das auf die heißgekühlte Höhle wächst. Ich seh dich doch, du weißt davon Bescheid, wie der hinter sich zuckt. Thank you. Keller. Thank you. voilier de 9 mètres 20, ancré en Kidoule. Euer Tisch war stets gedeckt.